Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von Ohrensausen, das Sie unter audio.wissen.de auch als Podcast downloaden können. Heute hören Sie einen Beitrag über das zwischen Tradition und Moderne schwebende Alltagsleben in China, die Frage der Woche sowie Tipps für die Allgemeinbildung. Wir wünschen gute Unterhaltung. Kung Fu und Karaoke. China zwischen Tradition und Moderne. Das Kollektiv auf dem Rückzug. Die Danwei, die Arbeitseinheit, bestimmte bis vor wenigen Jahren das tägliche Leben der chinesischen Städter. Als Gesellschaften innerhalb der Gesellschaft stellten sie den Bezugspunkt der persönlichen Identifikation des Einzelnen jenseits der Familie dar. Die Danwei entschied über den Arbeitsplatz, wies Wohnraum zu und ließ sogar die Familienplanung des Einzelnen zu einer kollektiven Entscheidung werden. Politische Erziehung war ein Bestandteil des Arbeits- und des Freizeitlebens ihrer Mitglieder. Mit der wirtschaftlichen Liberalisierung schwindet der Einfluss der Danwei. Der Wegfall der lebenslänglichen Zugehörigkeit zu einer umfassend versorgenden Einheit ist dabei für manche eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben, während er für andere eine Bedrohung ihrer bisherigen Existenzgrundlage darstellt. Organisierte Gruppenausflüge waren Höhepunkte dieser kollektiven Freizeitkultur. Zum festen Ablauf gehörte neben dem Gruppenfoto und einer kleinen Ansprache als wichtiger Programmpunkt zumeist das Essen. Neben »Wie geht es Ihnen?« gehört »Haben Sie schon gegessen?« zu den Standardbegrüßungen des Alltags, und darin drückt sich mehr als nur die Sorge darüber aus, ob jemand schon gegessen hat. Ziele der kollektiven Freizeitgestaltung waren und sind oft Stätten des Nationalstolzes, wie das Mausoleum Mao Zedong oder auch die Große Mauer. Die Familie als Rückhalt. Der Kollektivierung zum Trotz gründete das private Glück der meisten Chinesen stets auf der Familie. Sie bildet die eigentliche Basis der chinesischen Gesellschaft. Besonders in den Städten handelt es sich meist um Kernfamilien, in denen neben dem Elternpaar und ihrem Kind die Großeltern eine wichtige Rolle spielen. Im Alltag sind sie es vielfach, die die Kinder in den Kindergarten begleiten oder zur Schule bringen und viel Zeit mit ihren Enkeln verbringen. Längst gehören auch Kinderfrauen wieder zum Alltag vieler städtischer Familien und erinnern an großbürgerliche Zeiten vor Gründung der Volksrepublik. Für freies Spiel bleibt den Kindern in der Stadt wenig Raum. Stattdessen locken Fastfood-Ketten sowie Bäckereien mit mächtigen Sahnetorten und anderem Naschwerk. Bewegungsmangel und Überernährung führen somit auch im städtischen China zu einer wachsenden Anzahl von übergewichtigen Menschen. Der Wunsch nach einem Sohn, der die Linie der Familie fortsetzen kann, ist selbst bei vielen fortschrittlichen Chinesen immer noch groß. Aber gerade in den Städten gelingt es den meisten kleinen Töchtern, schnell die Herzen ihrer Eltern und Großeltern zu gewinnen. Wie Prinzen und Prinzessinnen wachsen daher viele der Kleinen heran und kaum ein Wunsch wird ihnen verwehrt. Doch mischt sich früh ein enormer Leistungsdruck in das Leben dieser Einzelkinder. Auf ihnen lastet die Hoffnung einer ganzen Familie. Mangel in der Provinz. Die Kinder in den entlegenen Provinzen haben andere Sorgen. Häufig sind ihre Eltern als Wanderarbeiter in die Metropolen gezogen und so leben sie allein mit den Großeltern. Die Älteren sind auf das Geld der Jüngeren angewiesen, da es bislang auf dem Land kein Rentensystem gibt. Die konfuzianische Kardinaltugend der Pietät verpflichtet die Kinder, ihren Eltern nicht nur Respekt und Gehorsam zu erweisen, sondern auch, sie im Alter zu pflegen. Nicht immer aber ist dies ideal erreichbar. Krankheiten stellen in der Provinz mangels Gesundheitsfürsorge ein großes Problem dar. Konsum spielt im Leben vieler Menschen keine große Rolle. Nicht alle Kinder gehen tatsächlich regelmäßig in die Schule und trotz großer Bemühungen gibt es immer noch Kinderarbeit. Die wirtschaftlichen Verhältnisse prägen den Alltag und die Freizeit dieser Kinder. Für eine gute Bildung müssen oftmals weite Wege in Kauf genommen werden und so sind Kinder in Schuluniformen an den Bushaltestellen in der Provinz gute Zeichen für eine Entwicklung, bei der es darauf ankommen wird, die große Spanne zwischen den inzwischen international anerkannten chinesischen Elitehochschulen der Städte und dem elementaren Bildungswesen in der Provinz zu schließen. Spielchen gefällig? Kleine Wohnungen lassen Straßen, Plätze und Parkanlagen zu öffentlichen Orten der Freizeitgestaltung werden. Jeder, der China besucht hat, wird sich an die alten Männer erinnern, die sich an Straßenecken oder in Parkanlagen zum Spiel treffen. Vielfach haben sie ein kleines Höckerchen dabei, um es sich gemütlich zu machen. Gleich, ob es sich um eines der vielen traditionellen Glücksspiele handelt, die seit Jahrhunderten bei den vielen nationalen Minderheiten beliebt sind, oder um Kartenspiele westlichen Ursprungs. Wichtig ist die Gemeinschaft und ein wenig Spannung, um die Sorgen des Alltags zu vertreiben. Bereits im alten China gaben sich die Menschen der Faszination von Hunderennen und Hahnenkämpfen hin. Eine andere große Liebe der Chinesen gilt allen Formen des Schachspiels wie Umzingelungsschach und Elefantenschach. Bis heute hat das Schachspiel seinen Reiz nicht eingebüßt und findet immer neue Anhänger unter Jung und Alt. Das gilt ebenso für das auch im Westen bekannte Mahjong, chinesisch für Spatzenspiel, bei dem es darum geht, der erste der Spieler zu sein, der aus den 144 Steinen die gewünschten Kombinationen zu erstellen vermag. Das typische Klackern der Steine ist im Sommer an vielen Straßenecken und aus vielen Hinterhöfen zu hören. Rush Hour in den Feierabend. Der Feierabend zeigt sich in den chinesischen Städten deutlich am Verkehrschaos der Rush-Hour. Dicht gedrängt streben die Menschen in Bussen nach Hause. Die zunehmende Zahl an Motorrollern und Privatfahrzeugen führt selbst großzügig ausgebaute Hochstraßen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Und längst ist es kein endloser Strom von Fahrrädern mehr, der sich durch die Straßen windet. So mancher kauft auf dem Heimweg noch rasch etwas für das Abendessen ein. Andere nicken bereits müde an der Schulter ihres Nachbarn im Bus ein. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet unter wissen.de/China2008 nachlesen. Die Frage der Woche. Andreas B. aus Essen möchte wissen, warum sprudelt Mineralwasser? Erst einmal muss man mit dem Gerücht aufräumen, dass Mineralwasser Kohlensäure enthält. Mineralwasser enthält lediglich Kohlendioxid, CO2, das sich mit dem Wasser erst zu Kohlensäure, H2CO3, verbindet. Kohlendioxid gibt dem Wasser eine erfrischende Wirkung und dient gleichzeitig als Konservierungsstoff. Um die Frage nach dem Sprudeleffekt zu beantworten, muss man die chemische Reaktion erläutern, die beim Öffnen einer Flasche kohlendioxidhaltigen Wassers vor sich geht. Kohlendioxid ist in Wasser löslich und zwar umso besser, je höher der Druck und je tiefer die Temperatur ist. Wird eine Flasche geöffnet, sinkt sofort der Druck im Innern ab. Das hört man am Zischen. Die Löslichkeit wird herabgesetzt und das Gas beginnt sofort zu entweichen. Infolge der schnellen Expansion des Gases kommt es im Bereich des Flaschenhalses zu einer kurzzeitigen Abkühlung auf bis zu minus 30 Grad Celsius. Die Kohlendioxidmoleküle bilden nun an den Kondensationskeimen kleine Bläschen, die kurze Zeit später als größere Blasen sichtbar werden und nach oben steigen. Diese Kondensationskeime bilden sich dabei nur an bestimmten Stellen innerhalb des Wasserglases oder der Flasche. Das senkrechte Aufsteigen aus dem Wasser ist auch recht leicht zu erklären. Kohlendioxid hat nämlich eine viel geringere Dichte als Wasser und steigt daher nach oben. Ebenso wie zum Beispiel ein mit Luft gefüllter Ballon in Wasser. Dabei legt das Gas den kürzesten Weg nach oben zurück, also senkrecht. Der aktuelle Programmtipp der Wissen.de-Redaktion. Es ist Ferienzeit. Das merkt man im ruhigen Stadtverkehr, auf den überfüllten Autobahnen oder an den langen Schaltern vor dem Terminal am Flughafen. Aber wo fahren oder fliegen Sie, liebe Wissen.de-Hörer, hin? Wir haben uns mal die Reisestatistik der letzten Jahre angeschaut. Sie fahren gern nach Österreich, nach Italien und Frankreich. Sie fliegen in die Türkei oder nach Skandinavien. Und kennen Sie sich aus in Ungarn, in Griechenland oder in Ihrer Heimat? Das möchten wir in unserem neuen Allgemeinbildungstest wissen. Wir stellen Ihnen in Folge 33 100 Fragen rund um die beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Viel Spaß dabei unter wissen.de/allgemeinbildung. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.